بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, dies soll inshallah eine kleine Erinnerung an euch sein, eine kleine Nasiha von mir. Liebe Geschwister, subhanallah, wir machen so viele Sünden, wir machen so viel Schlechtes und so viele Sachen, die wir selbst nicht bemerken, dass sie schlecht sind oder sündig sind. Und in unseren Augen sind sie so klein, doch in den Augen des Sahaba wären diese Sünden sehr groß gewesen. So groß wie ein Berg, der auf sie fallen würde, die sie damals nicht getan haben und nicht mal gekannt haben. Und wenn du deine Sünde als klein ansiehst, dann sieht Allah subhanahu wa ta'ala sie als groß an. Doch siehst du deine Sünden als ein Berg an, der auf dich fallen würde, so sieht Allah sie als minderwertig an. Subhanallah, was für eine Ni'ma ist das? Was für eine Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese Sache gegeben hat, dass wenn wir unsere Sünden als groß ansehen und zu ihm zurückkehren, dass er sie uns vergibt und dass er subhanahu wa ta'ala zu allem imstande ist. Das Einzige, was du tun musst, ist, zu ihm zurückzukehren. Lieber Bruder, liebe Schwester. Doch das ist unser Problem. Es ist nicht nur, dass wir sündigen, sondern dass wir nicht zu Allah zurückkehren. Wir kehren einfach nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Wenn wir eine Sünde begangen haben oder wenn wir etwas Schlechtes getan haben, normalerweise sollten wir, auch wenn wir nur an etwas Schlechtes denken, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, obwohl wir nicht um unsere Sünden, obwohl wir nicht für diese Sachen bestraft werden. Doch Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir sogar eine gute Sache, wenn du an etwas Gutes denkst. Und denke dran, وَهُوَ سَمِيعُ الْبَصِيرُ. Allah subhanahu wa ta'ala ist allsehend und allhörend und erkennt auch deine Gedanken. Und meistens verstehen wir, beziehungsweise sehen wir nicht mal, dass wir eine Sünde gemacht haben. Und wenn wir die Sünde erkannt haben, kehren wir nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück, machen nicht Istighfar und bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Subhanallah, wir haben so viele Möglichkeiten, um zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Allein schon, wenn du sagst, bei einer kleinen Sache, Astaghfirullah, oh Allah, vergib mir. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er sagt in einem Hadith, Astaghfirullah al-Azim al-Ladhi la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum wa atubu ilayh, ghafara Allah lahu wa in kana farra min al-Zahf. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, wer sagt, ich bitte Allah den Erhabenen, außerdem es keine Gottheit gibt, den Lebendigen, den Beständigen, um Vergebung und bereue bei ihm, dem wird Allah vergeben, selbst wenn er Fahne und Flucht begangen haben sollte. Ja, selbst wenn er vor Krieg abgehauen ist. Und dies ist eine sehr große Sünde. Und subhanallah, Allahs Gesandter, er sagte in einem Hadith, in einer Überlieferung, dass er mehr als 70 Mal, in einer anderen mehr als 100 Mal zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Überliefert bei Ahmed und anderen. Subhanallah, wir sollten uns dies bedenken. Wie der Prophet Sallam, der keine Sünden hatte, Allah subhanahu wa ta'ala immer um Vergebung bat. Und du kannst Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, indem du diese Istighfar machst oder wenn du dich niederwirfst und ihm Vergebung bittest. Allah subhanahu wa ta'ala hat sehr viele Möglichkeiten gegeben. Allein schon, du kannst auch nur 100 Mal subhanallah sagen, sagt der Prophet Sallam in einem Hadith, überliefert bei Muslim. Er sagte, ist einer von euch nicht in der Lage, 1000 gute Taten am Tag zu erwerben? Einer sagte, wie erwirbt einer von uns 1000 gute Taten? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, er soll 100 Mal Subhanallah sagen. Eine makellos ist Allah. Ich spreche Allah von allen Fehlern frei. Und es wird ihm tausend gute Taten zugeschrieben und tausend schlechte seine Taten, also tausend schlechte Taten gelöscht. Subhanallah. Nur durch 100 Mal sagen Subhanallah. Und wie schnell kann man dies sagen? Das könnt ihr euch selbst beantworten, inshallah. Und es gibt viele weitere Möglichkeiten, die uns der Gesandte Allahs gegeben hat. Aber nein, wir denken nicht daran. Wir denken nicht, Allah, wir glauben, Allah ist ja sowieso der Alabama, der Barmherzige, der Allvergebende. Ja, er ist es. Natürlich ist er all das und noch viel mehr. Subhanallah. Doch wenn du nicht zu ihm zurückkehrst und ihm um Vergebung bittest, wer weiß, ob er dir vergibt. Subhanahu wa ta'ala. Allah reicht seine Hand nachts, damit der Sünder des Tages bereut. Und er reicht seine Hand tagsüber, damit der Sünder der Nacht bereut. Solange bis die Sonne im Westen aufgeht. Überliefert von Abu Musa Abdullah. In Sahih Muslim, subhanallah. Doch wir denken nicht an diese Sache. Allah subhanahu wa ta'ala kommt jede Nacht herunter im letzten Drittel der Nacht und sagt, wer bittet mich, damit ich ihm vergebe? Wer fordert von mir, damit ich ihm gewähre? Subhanallah, wir kennen alle diese Hadithe. Wir sollten sie anfangen zu realisieren. Und wir sollten mit den Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala anfangen, sie zu realisieren, damit unser Tawhid zurückkehrt, damit unsere Stärke im Herzen kräftiger wird. Und damit wir Allah subhanahu wa ta'ala besser dienen können. Und ich gebe euch einen Ratschlag, fangt mit diesen zwei Eigenschaften an. Allah ist allsehend und allhörend. Denn wenn ihr dies beachtet, subhanallah, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala allgegenwärtig für euch. Denn jede Tat, die ihr tut, denkt ihr zuerst daran, Allah sieht mich. Und jedes Wort, das ihr aussprecht, denkt ihr, bevor ihr es aussprecht, daran, Allah hört mich. Genau wie Sahaba das gemacht haben. Die sagten, bevor ich einen Schritt gegangen bin, bevor ich etwas gesagt habe, habe ich darüber nachgedacht, dass ob Allah subhanahu wa ta'ala mich am jüngsten Tag dafür belangen würde oder nicht. War es so, haben wir es nicht ausgesprochen. Hatten wir Zweifel, haben wir es nicht ausgesprochen. Doch war es khair, dann haben wir inshallah diese Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala, erwähnt. Und wir müssen uns überlegen, wer von uns tut das. Und Rabi ibn Husayb sagt, in 9 Sachen sind Khair. In Tahlil, Takbir, Tamhid, Tasbih, Frage nach dem Khair, Takawur min al-Shar, Amnuka bil Maghruf, Nahi an al-Munkar, Uqra'at al-Quran. In Sagen von Alhamdulillah, in Sagen von Allahu Akbar, von Subhanallah, nach Khair suchen, von dem Schlechten sich entfernen, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten und den Koran zu lesen. Diese Sachen, sagt der Rabbi ibn Husayb, dass sie Khair sind. Und der Prophet Sassam sagt in einem Hadith, bitte, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten sollen, dass wenn wir ihn bewahren, er uns bewahrt, und dass wir wenn wir jemanden bitten, Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Doch warum bitten wir ihn nicht? Denjenigen, der uns alle Sünden vergeben könnte. Subhanallah, der Prophet sallam sagt, wenn ihr als ein Sahabe zu ihm kam und sagte, Ja Allah, wenn wir bei unseren Frauen sind, weg von dir und bei unseren Geschäften, dann sinkt unser Iman, wir machen Fehler. Und der Prophet Sassam sagt, wahrlich, wenn ihr die ganze Zeit diesen Zustand hättet von vollem Iman, dann würden die Engel runterkommen und euch die Hand geben. Und in einer anderen Überlieferung, in einem anderen Hadith, wenn ihr nicht Sünden begehen würdet, dann würde wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala euch auslöschen und ein Volk bringen, das Sünden begeht, damit sie zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kehren. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala will nur eine Sache von uns, dass wir ihm richtig dienen, dass wir ihm nichts beigesellen. Und das ist der Grund, dass du ins Paradies kommst. Und wenn du Fehler gemacht hast, bitte ihn um Vergebung und sehe deine Sünde als groß an. Subhanallah. Denk mal daran, wie oft wir zurückkehren. Ich sage nicht, ihr sollt jetzt zählen oder ihr sollt es Ich sage nicht, dass... Denk daran, wie oft kehrst du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück? Am Tag. Ich sage nicht Monat oder Jahr, sondern am Tag. Denn wir wissen nicht, ob wir den nächsten Moment noch erleben. Allah nimmt die Reue des Sünders an, bis zu seinem letzten Atemzug. Bei At-Tirmizi, überliefert von Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Umar. Und er wurde als Hassan gezeichnet. Deswegen, lieber Bruder, o du, der dir selbst Unrecht zugefügt hast, kehre jetzt zurück zu Allah und wirf dich nieder und weine und bitte ihn um Vergebung und sei sicher, er subhanahu wa ta'ala wird dir vergeben, o meine liebe Schwester, die dir selbst Ungerecht zugefügt hast. Kehre jetzt zurück zu Allah und werfe dich nieder und weine und bitte Allah um Vergebung und sei sicher, er, Allah subhanahu wa ta'ala, wird dir vergeben. Und an meine Geschwister, die sich etwas Wissen angeeignet haben, um damit Dauer zu machen, vergesst euch selbst nicht. Kehrt zu Allah zurück und bittet ihn um Vergebung und um Ikhlas in allen euren Sachen, in all euren Angelegenheiten. Und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala immer gedenken und dass wir das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Wir müssen sehr oft am Tag zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und ihn um Vergebung bitten. Und ihm danken für das, was er uns gegeben hat, für das, was er uns geschenkt hat. Wie oft dankst du Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir ermöglicht hat, am nächsten Tag aufzustehen? Wie oft dankst du Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir Augen, deine Ohren, deine Nasen gegeben hat? Ein Gelehrter sagte mal, du kannst erst anfangen zu verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Also erst dankbar sein, wenn du dich alleine an einen Ort begibst und beginnst, die Gaben, die dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, dort zu zählen. Deine Augen, deine Ohren, deine Mutter, dein Vater, dein Geld, dein Reichtum. Und wahrlich, wir werden nicht die Taten aufzählen können, die Allah subhanahu wa ta'ala uns geschenkt hat, uns gegeben hat. Dies sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Die Gunst Allahs ist so groß, doch unsere Dankbarkeit so klein. Wir sind nicht mal dankbar für einen Atemzug und sehen dies als selbstverständlich. Es gibt Leute, sie sehen jeden Atemzug nicht als selbstverständlich. Für sie ist es eine Qual. Für sie ist es ein Kampf zu atmen. Doch für uns ist es selbstverständlich geworden. Und wir denken viel zu weit. Und wir denken viel zu groß und beschäftigen uns mit großen Themen. Aber die kleinen Sachen machen das aus. Die kleinen, ständigen, andauernden Sachen, wie der Prophet Sallallahu sagt, die beliebtesten Sachen, die kleinen Sachen, die von Allah am meisten geliebten Taten, sind die regelmäßigen, selbst wenn sie noch so klein sind, überliefert bei Bukhari und Muslim. Mach lieber wenige Sachen, aber dafür sie ständig. Wie zum Beispiel gibt es sehr viele Adhkar, die man am Morgen und am Abend machen kann. Und Alhamdulillah, Husnul Muslim ist eine große Hilfe dafür. Und es ist nur eine Kurzfassung von vielen Sachen. Doch fang mit etwas an. Mit etwas Leichtem. Mit etwas Einfachem. Wie zum Beispiel, wenn du sagst, Subhanallah, diese 100 Mal Subhanallah am Tag. Das hast du gesagt innerhalb einer Minute. Und die Belohnung ist riesig, wie wir vorhin erwähnt haben. Oder lese nur ein Vers Koran. Oder lerne nur ein Vers Koran auswendig. Nur eine Zeile. Subhanallah. Und wir haben so viel Belohnung für so wenig Sachen. Für so einfache Sachen. Mach dir nicht dein Leben schwierig. Nimm erstmal einfache Sachen. Fang mit den kleinen Dingen an. Mach erst nur diese Dinge und lass dir Zeit. Egal ob es 1, 2, 3 Monate dauert, bis es bei dir normal ist. Egal ob es 6 Monate dauert. Hauptsache, du nimmst eine Sache und verwandelst sie in deinen Alltag, dass dein Alltag das beinhaltet. Dass du sagst, dass es für dich selbstverständlich ist. Wie atmen, dass du sagst, Subhanallah. Dass es für dich selbstverständlich ist. Eine 100 Mal Subhanallah. Dass diese Sachen für dich selbstverständlich werden und Genauso wie das Bitten von, um Vergebung, dass du sagst, Astaghfirullah, Astaghfirullah, dass diese Sachen selbstverständlich werden. Es gibt so viele andere Überlieferungen, wie wenn, wenn man sagt, Subhanallah wa bihamdi, wer dies 100 Mal am Tag sagt, dessen Sünden werden gelöscht, selbst wenn sie so groß wären wie der Meeresstrom, Subhanallah. Und man kann sehr viele Sachen nachlesen. Nur man muss es wollen und man muss die Vergebung von Allah subhanahu natürlich auch anstreben. Deswegen nutzt diese Möglichkeit und fangt an. Und fangt klein an. Und ihr werdet sehen, nach einigen Jahren, wie groß das sein wird. Und wie groß es im Jenseits erstmal ist. Und wie groß diese Sache, Allah subhanahu wa ta'ala, für euch groß im Jenseits auf der Waage schwer lassen, wiegen wird. Lasst uns inshallah erst mit einer kleinen Sache anfangen. Aber in erster Stelle ist immer die Rückkehr zu Allah, dass du ihn um Vergebung bittest und dass du ihn immer bittest, egal bei was. Selbst wenn es nur eine Prise Salz ist, wie in einem Hadith überliefert, als dieser Mann kam und bittete und der Prophet lächelte. Und die Sahaba fragten, ja Rasulallah, was ist mit dir? Warum lächelst du? Sagt, dieser Mann hat gerade Allah subhanahu um eine Prise Salz gebeten. Subhanallah. Bitten wir um Allah subhanahu wa ta'ala, bei Allah subhanahu diese Sachen? Nein, wir sehen diese Sachen selbstverständlich an. Deswegen kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück und versucht nicht viele Sachen gleichzeitig zu machen. Sondern fang mit einer Sache an. Fang nicht mehrere Sachen gleichzeitig an. Macht eine Sache. Überfordert euch nicht. Denn der Islam ist leicht. Der Islam ist ruhig und gelassen. Doch die Menschen sind es, die es schwer machen. Und sagt nicht zu euch, ich lerne jetzt eine Seite Koran auswendig pro Tag, sondern nur einen Vers, eine Zeile. Und damit kommt man meistens schneller ans Ziel als mit einer Seite. Denn mit einer Seite sagt irgendwann das Ego, nein, das ist mir zu viel. Aber ein Vers kannst du sagen, komm schon, das ist nichts. Zum Beispiel nimm dir nach jedem Gebet 5 Minuten und lies es diesen Vers 5-mal durch. Da kann gar nicht dir aus dem Kopf mehr rausgehen. Subhanallah. Und was glaubst du, wie gut du dann diesen Vers kannst. Und wir bitten Allah um Vergebung. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und wahrlich, Allah ist allsehend und allhörend. Und nochmal kurz zusammengefasst, liebe Geschwister, kehrt zu Allah zurück. Werft euch nieder vor ihm und bittet ihm Vergebung. Weine und bitte und bereue in deinem Herzen. Sei dankbar zu Allah für alles, was er dir gegeben hat und fang mit kleinen, aber ständigen Taten an und bitte Allah immer und zu jeder Zeit um jede Angelegenheit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, dass wir ihm nicht dankbar sind. Und wir können ihm nicht dankbar sein und seine Gunst aufzählen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wenn ihr die Gunst Allahs aufzählen wolltet, könnt ihr sie nicht erfassen. Gewiss, der Mensch ist wahrlich sehr oft ungerecht und sehr oft undankbar. Das war Sure 14, Vers 34. Und in Sure 16, Vers 18 sagt er etwa dasselbe. Und wenn ihr die Gunst Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen in unserer Religion. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Paradies ermöglichen. Möge er uns ermöglichen, von den Vergebenden zu sein, von den Bereuenden zu sein, sich Abkehrenden von den Sünden, sich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrenden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben, uns Jannatul Firdaus al-A'la insha'Allah ermöglichen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, seinen Dien nach vorne zu bringen und unseren Charakter zu verbessern. Unsere Eigenschaften zu verbessern. Subhanakallah wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.